Fritz Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich möchte die heutige Show hier im Drum and Bass Style beginnen. Grund sind insbesondere zwei Leute, die es mir zuletzt hier schon angetan haben. Einmal ein Drum and Bass Producer aus dem Süden Englands, der in diesem Jahr 5-6 Tracks produziert hat, die ihn regelrecht in die Spitze der britischen Drum and Bass Landschaft katapultiert haben. Lynx ist sein Name, wie Lynx, der Lux. Und bei diesem Track hier, Carnival, hat er sich verstärkt mit dem amerikanischen Rapper Kimo, der hier auch noch heute vorkommen soll. A Mirage, Carnival, Animals, Camouflage, Tarot Cards, Cloaked Men, Babylon, Temperance, Sepia, Umami, Fire Gold, Besomi, Ephatha, Rabboni, Emperor, Selassie, Messiah, Dorogai, Destrio, Malachi, Sinister, Koloko, Minister, Jezebel, Scallywag, Shenanigan, Velocets, Nepathian, Transients, Illumini, Pyramids, in Gemini, Aerospex, Telepathy, Baltides, Emanarchy, Polygaph, Cataracts, Petrichor, Battle Axe, Jackalope, Dolores, Donnybrook, Wilderness, Sabotage, Geminon, Gomagon, a Mirage, future's a Mirage, this life is carnival, when the animals run, hide in camouflage, while lies in tarot cards, chased by cloaked men, we live in Babylon, we've lost our temperance, our photosepia, our food tastes umami, we drown in fire gold, yo, what's your besame? Tethered on Mephitha, know your Rabboni, a king of kings, emperor Selassie. Praise the Messiah, faith is Dorogai, strong as Destria, but the name is Malachi. These times are sinister, it's time for a call. A fake minister runs to bed with Jezebel, a rogue scallywag, the poor shenanigan. We need a Velocet, some just need Nepathian, but man is transient. Even Illuminati, shine the pyramids underneath the Gemini. And as the hair respects truth and telepathy, some say it's Baldadesh and some just call it Malachi. Upon the polyclef, behind the cataract, dancing petrichor, running use the battle axe to fight the jackalope and battle Dolorous. When the Donnybrook come escape the wilderness, but we're a sabotage, or what a Javanaugh. Burn down Gomorrah, and all is all. Is all, is all, is all, is all, is all, is all. Seas torn, a wounded warrior, but hope dies last. For I am my future, my God, and my past. Some people lose their faith because heaven shows them too little. But how many people lose their faith because heaven shows them too much? Bei 1Live4, Lynx zusammen mit Kimo. Das war der Start hier und Carnival, ein Track, der in England, kann ich ohne Übertreibung sagen, gefeiert worden ist und wahrscheinlich auch bis heute noch in zahlreichen Taschen der DJs herumläuft. Lynx gehört zu den Leuten, die Drum and Bass wieder entschlacken, reduzieren, die den Groove wieder stark nach vorne holen und deren Tracks gar nicht mal so schnell daherkommen. Ein guter Tritt in den Arsch, wenn ich das einfach mal so sagen kann. Gefolgt ist dann Nucleus und Paradox, deren Drumfunk ich hier schon häufiger abgefeiert habe. Ein neues Vinyl von ihnen mit der A-Seite Etymology habe ich gespielt. Die beiden, die ihre Drumbreaks teilweise selber einspielen, dann editieren und mit zahlreichen Samples schlierenmäßig umgarnen. Das ist so ihre Arbeitsweise. Und gerade verklungen ist Q-Project mit Too Little Too Late. Q-Project, eine Hälfte von Total Science. Ich möchte die Reihe hier weiterführen mit einem meiner aktuellen Lieblinge, nämlich Breakage und Who, What, Where. Yes, du bist hier bei 1 Live 4. Markus Intellex ist das mit einem neuen Track, der heißt Low Life. Ich höre, wir haben Probleme hier und da auf den Straßen im Sektor und wollen uns ganz kurz darum kümmern, Ladies and Gentlemen. 1 Live 4. Okay, weiter geht's. Ich muss bei dieser Gelegenheit mal gestehen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Netzfreak. Also es ist nicht so, dass ich von morgens bis abends rumsurfe. Aber manchmal packt es mich alten Sack und dann habe ich so das Gefühl, dass ich in den Stunden, wo ich so mich von einer Seite zur nächsten klicke, regelrecht Fieber bekomme, so um die 39, 40 Grad, zumindest gefühlt. Einen solchen Tag habe ich in der letzten Woche erwischt und bin unter anderem fündig geworden auf einer Seite, wo du kostenlos fantastische DJ-Sets runterladen kannst in Sachen Drum and Bass. Natürlich auch einen von Lynx. Ich habe die Seite jetzt nicht im Kopf, aber die drei Sets sind gespielt worden im HQ-Club, wenn ich das richtig verstanden habe, am 29. Juni. Wenn du also Bock hast, dir wirklich superbe drei DJ-Sets runterzuladen, unter anderem einen von Lynx, da müsstest du eigentlich nur HQ, also HQ und Lynx eingeben und dann hast du sofort den Hit da mit 29. Juni und die drei Sets jeweils 60 bis 80 Minuten lang. Ganz fantastisch und ich muss zugeben, hat mich auch ein bisschen angefixt, die ganze Geschichte. Deshalb hier auch Breakage, gerade gehört Who, What, Where und Markus Intellex mit Low Life und ich möchte mit einem Titel auch weitermachen, den ich in der letzten Woche schon mit großer persönlicher Begeisterung gespielt habe. New Tone, zusammen mit der Sängerin Natalie Williams. System heißt der Track und kommt hier im Matrix und Future Bound Remix. Mix. Bei 1 Live 4. Das ist ein neuer Track von Lomax, der normalerweise auch einen Partner hat, mit dem er in der letzten Zeit viele gute Sachen gemacht hat, nämlich Cubic. Lomax hier mit Safebuster. Einmal mehr ein Track mit so sehr roughen, wie geschreddert wirkenden Beats. Schöne Atmosphären, die das Ganze durchnetzen. Viel Reibung, aber angenehm zu hören, für meine Begriffe zumindest. Ich habe mich bemüht, mal ein paar Tracks in diesem Sounddesign hier zu spielen. Wir bleiben im Bassgeschäft, gehen aber mal ein bisschen mit der Drehzahl runter. Ich will heute im Laufe der Show noch eine wunderschöne, ich sage das im vollsten Bewusstsein, eine wunderschöne Dubstep-Compilation des Hot Flush-Labels vorstellen. Die heißt Space and Time, also Raum und Zeit. Und zu diesem Artiststamm von Hot Flush zählt ein Mann namens Marlow, den wir hier aber mit einer 12er hören, die auf der Compilation, die ich noch vorstellen werde, nicht enthalten sein wird. Marlow hier mit Convoy.

bring home my motherfucking brothers and sisters. Cause they don't call the shots, they're in the line of fire. I like to call the cops, but they break in the line of duty. It's time to call a stop to the abuse of authority. The truth keeps calling me, and I'ma live to tell the story. Erlaubt ganz kurz, während wir hier ein Kano Instrumental Fuck the Chorus hören, zwei, drei Sätze zu Akira the Don. Der Typ gilt in England als der Großmeister der sogenannten Grindy-Musik, also einer Mixtur aus Grime und Indie. Tatsächlich hat er im letzten Jahr den Großteil seiner Musik vertreibt er als sogenannte Mixtapes, ein Tape fertiggestellt, das fantastisch ist, ein, wenn man so will, Brit-Pop-Tape, nämlich neben den gerade gehörten Verve kommen auch Oasis, Blur, Elastica, viele, viele andere vor. Akira the Don, ein weißer, hagerer Typ, lange blonde Haare, Bart, könnte in den 80ern mal Heavy Metal- oder Hardrock-Gitarrist gewesen sein, akquiriert für seine Tracks viele führende Rapper, darunter auch Liesel Bissell oder den gerade gehörten Sage Francis. Das klingt vielleicht teilweise so ein bisschen wie Bullshit, ist es aber nicht. Es ist hochgradiger Polit-Rap, mit dem er teilweise auch bei großen Plattenfirmen gar nicht landen kann. Versucht hat er es, ist dann aber mit einem Track über AIDS angekommen, der entsprechenden Company viel zu scharf war. Akira the Don hat jetzt wieder ein neues Tape raus mit einem anderen Typen. Die beiden nennen sich Stunners 130. So viel mal dazu. Hier kommt Kano und gleich noch ein paar Takte von Jacuzzi aus ihrem neuen Album Blitz and Ass. Shame boy, shame boy. should get a see the real world, schoolboy. You should get a play with real toys, make noise, make some real choice, more rights, less pies. Game boy, it's a shame boy, shame boy. You should get a see the real world, schoolboy. Eins live. Vier. Okay, ich möchte hier weitermachen mit einem weiteren trägen Monster von einem Produzenten, der hier auch schon des Öfteren gelaufen ist. Der kommt aus dem Nordwesten Londons, nennt sich Elemental und kommt uns hier mit dem Desert Storm, also dem Wüstensturm. Und als er diesen Sturm vor seinem geistigen Auge gehabt haben mag, da war Elemental womöglich der Ansicht, er müsse gegen diesen Sturm anschreiten und habe ihn eben nicht im Rücken. Entsprechend zäh kommt das jetzt zunächst, daher entwickelt sich dann aber. Desert Storm ist der Titel von Elemental, mit dem es hier weitergeht. So. We'll be right back. I think I'm ready to quit. Commercials set the precedent. The truth is ruthless, with the smoothest of pestilence. I tried to finger point with ashes to anoint, till I found aloud that good and evil stood joint at the hip. Selling point was demographics. The younger the better, your brother a seller. Semantics, antics, zaniest, the brains are getting fried. But the companies are hungry for dissonant designs. Or the youth culture, sepulcher, tomb users, doomed futures. An industry for the heartless businessman. Business plans are in demand for this family trash and soul. Cause there's nothing more American than smoking someone's bones from out the closet. The projects have a cavalcade of names. They call gay scum their home on a range with pages of scripture about painting a picture. With a field of caskets, a mod in Damascus. Into my abode humble, stumble over holes in numbers, crumble pillars under which mother wouldn't know comfort. But let me get this straight, you seem to avoid the subject of leaving zigzags in my room. How fitting now, getting upset with the boom smoke floating in my attic. The window might be open, but the epilogue is tragic. See, I'm not your average kid, my dad has seen crowds slinging, danging. My basement was a greenhouse, hanging at my workbench, playing games, lighting matches. And sir, you don't have a job, so you're lighting the asses. I'm grinding in my aspects, I expect this from your kindness. The last cat in your line left my mother snow blinded. But coke floats when you're dealing with a dreamer. That man took her for a ride and left her at the cleaners. No bad blood causing, this is the last place I have left. So when I die, I don't wanna choke on my last breath. Jerusalem, I pass an alley with an only daughter in a suit of using her hands to dip a J in holy water. Roll with care, torn instruction manual rapping for the blunt thoughts to come in this actual happening. She's lesser for knowing more, he discerns, said probably. Drenching elevation in what preserves dead bodies. And that's what she was doing, eyes that hope to learn. That the smoke had a voice that burning bush spoke to her. The door next to her was church for misdirected people. The ministers were on a chase that was less than steeple. Evil pains last the game act so strange that a bearded old man sees his needles inside his stained glass. I look away here and talk to ask infected patients for cash to express like they were past the collection plate. This my boy chuckles quietly claiming it's only dope. It doesn't make frankincense, it's holy smoke. 1, 2, 4. Hoppla. So, ich mache hier einen ganz kleinen Break. Ich muss gestehen, das Ende des Lieds hat mich hier gerade ein bisschen kalt erwischt und überrascht, weil laut Anzeige noch 10, 12 Sekunden hätten laufen müssen. Ich hörte hier gerade, manchmal geschieht mir das so völlig verträumt zu. Das ist schillernde Elektronik, die auf Hip-Hop trifft, was wir hier gerade gehört haben von einem Mann. Es ist mir beim besten Willen nichts Biografisches gelungen, über ihn herauszubekommen. Ich würde aber sagen, dass er aus den USA kommt. Cadence Weapon. Er hat in diesem Jahr auf dem britischen Label Big Dada, das sich seit jeher, es wurde ja dieses Jahr 10 Jahre alt, um, sagen wir mal, progressiven Hip-Hop kümmert. Auf diesem Label hat er sein Album veröffentlicht, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, nämlich Breaking Kayfabe. So heißt das Album von Cadence Weapon und der dazugehörige Track Holy Smoke. Davor habe ich eine Band gespielt. Wer in diesen Wochen und Monaten von den neuen Bands, den interessanten Bands vor, hinter, links, rechts von Arcade Fire spricht, der erwähnt auch dieses Trio gelegentlich aus Baltimore, Celebration. Das zweite Album der nur dreiköpfigen Band, ich sage nur, weil bei diesen großartigen Schichten, die da angelegt werden in den Songs, könnte man glauben, dass es mehr sind. Das zweite Album heißt The Modern Tribe und erscheint in dieser Woche. Großartige Sängerin mit ihrem elfenhaften Gesang, die mich so ein bisschen an Suzie and the Banshees hier und da erinnert, die britische New Wave-Legende. Wir haben von Celebration eben den Titel Pressure gehört mit ganz interessanter Rhythmik. Ich habe gerade selber gemerkt, man kann sowas auch schon mal nach einem Dubstep-Titel spielen und vielleicht die Illusion entstehen lassen, dass noch ein weiterer kommt. Was natürlich nicht so gewesen ist. Falle für alle. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich hatte vor etwa 20 Minuten Marvin the Martian erwähnt. Ein Rapper aus England mit einem ganz süßen Stimmchen. Wir werden ihn jetzt hören, der sich so ganz schüchtern vorstellt jetzt gleich. Hallo, ich bin der Marvin vom Mars. Mit einem Titel, der nicht von ihm ist. Ganz schwer zu kriegen. Er stammt im Original von Benga und Koki. Ist auf dem Dubstep-Label Temper erschienen. Die 30. Veröffentlichung, absolut limitiert. Ich habe eigentlich gute Quellen, aber niemand kann mir das Original besorgen. Ich habe jetzt eine Spur gefunden nach St. Gallen in die Schweiz. Möglicherweise kann ich es da doch noch mir besorgen. Das Original von Benga und Koki, wie gesagt. Ich habe aber gelesen, dass viele Rapper sich diesen Track krallen, um über ihn eben ihre Silben zu hämmern. Das tut auch Marvin the Martian, jetzt im Titel Night, der wie gesagt im Original von Benga und Koki ist. Hier aber die Marvin-Version. Marvin ist derzeit unter anderem mit dem Shootingstar der britischen Rap-Szene Lethal Bizzle auf Tournee. Hallo. Mein Name ist Marvin the Martian. Ich bin Marvin the Martian. Das ist Benga und Koki. Night. But I'm Marvin the Martian. Marvin the Martian? So there's a niche that I gotta fill. Fill that. There's a big old space, big old wide gap. And I'm about to fill this niche. Let me show you. Here goes, man. Just you wait, we'll see who's bluffing. Rude chap, you need to stop fronting if you don't want a weapon close to your belly button. This ain't for you, don't be a fool, cause you plus a mic that equals booze like. And that's all you hear, me on the other hand get claps and cheers from the nicest ladies and realest. Spreads to all the real ones who feel no fear. Raise your glasses high in the air. I propose a toast to you. I feel so close to you. I feel I owe the most to you. I'm like one of the chosen few. What am I supposed to do but clean up like my name was bleach? Freak out and fill this niche. Trust me when you hear my speech. I'm unforgettable like Nat King Cole. Don't try stop me, I'm on a roll. I'm incredible like General Levy. Ain't nobody wicked up, best believe me, I'm easy. And I couldn't give a monkeys when I'm in the house where the house stays funky. You can either like me or lump me. I don't business, it's a free country. I'm a bubba though, no not at all. We got freedom of speech, so suck my balls is all I say. I still feel no way. My name's Marvin and I don't play that. He's stupid prat, he's stupid prat, stupid prat, stupid prat, stupid prat. I heard him asking Marv, who's that? Who's he collab with? What has he spat? You mind your business, out my mind. I'm told with a collar and I don't do grime. I'm way ahead, man, you can't pass me. Might do rap, so I spit with nasty. Smoking nasty, breathing nasty. Might say hello, hi, but don't ask me for no feature. Let me repeat that, don't ask me for nothing at all. Cause I do my thing and I'm having a ball. Now my name's on the dotted line. I guess I'm tired, well, I work hard. It's about bloody time and it might just be all because of me. Bizzle gonna have to make a fool with 3G. I don't think you get me. Let me break it down so you don't forget me. It's not all about beats and bars. It's sips, pianos, and live guitar. Before I touch a microphone, let me hear the xylophone. Let me hear the kick drum. Let me hear the horn. I wanna sell CDs before I sell T's. Or I have no business being an MC. If you see the police, you should warn a brother. But my name's still owned by Warner Brothers. So they heard of this someone. Who diss who? They can't diss me, but I diss you. So that's just for you. You made rappers crap, but I rap too. Remember, old school, gangs not crews. Now everybody thinks they can spit rap tunes. Well, I got bad news, this game's just here for the chosen few. To stay alive, stay alive, stay alive, stay alive. Do. 1 Live 4, ganz ehrlich, das ist einer der besten Remixe, die mir persönlich in diesem Jahr, im Dezember darf man ja mal hin und wieder zurückblicken, unter die Augen gekommen sind. Der Remix stammt von Shackleton. Der Track selber heißt Hustler und im Original von Simeon Mobile Disco. Wir haben hier und da im Sektor heute etwas unruhige Straßenverhältnisse. Wir schauen mal ganz kurz nach. 1 Live. Und ich mache hier weiter mit einem Album, das auch in den letzten Wochen schon mal zum Einsatz kam. Es ist ein komplettes Remix-Album, aber auch das Original hat es mir schon angetan von Stefan Bethke aus Berlin, der sich Paul nennt und unter diesem Namen schon seit einigen Jahren wirklich wunderschönen minimalistischen Tech-Dub produziert. Steingarten hieß sein diesjähriges Album, vor kurzem erschienen die Remixe, teilweise auch im Dubstep-Format, aber auch wunderschöne reine Techno-Geschichten, wie zum Beispiel ein Remix des Kanadiers Mole, der mittlerweile in Berlin lebt und der den Pole-Titel Pferd remixt hat. Das Ganze von den Steingarten Remixes, so heißt dieses komplette Album von Paul. We'll be right back.

bist ja bei 1 Live 4. Elektronischer Jazz aus Skandinavien habe ich hier immer mal gerne gespielt und meine Schwärmerei, ich entsinne mich für Leute wie zum Beispiel Nils Peder Molvær oder auch Bugge Wesseltoff, die währte eine ganze Zeit. Am Ende aber schien mir bei denen das Hallgerät einfach überstrapaziert zu sein. Ich staune allerdings über das, was wir hier jetzt in den letzten Minuten gehört haben. Ein Duo um den norwegischen Drummer Thomas Strönen und den britischen Saxophonisten Ian Bellamy, der auch einige Jahre an der Seite des alten King Crimson-Drummers Bill Bruford schon gespielt hat. Die beiden nennen sich Food und haben ein Album jetzt herausgebracht, beziehungsweise in Deutschland kommt das erst nach Weihnachten raus. Ich habe es jetzt irrtümlich heute eingepackt und gesehen, dass, wie gesagt, nach Weihnachten erst die Veröffentlichung ist. Molecule Gastronomie, also molekulare Gastronomie. So heißt das Album von Food, aus dem ich hier mal einen Titel gespielt habe, mit sehr mutigen, drahtigen Grooves, mit viel Experimentiergeist. Aber ein Album, bei dem man, ihr habt es vielleicht selber gemerkt, doch irgendwann in den Groove dann auch reinkommt. Unterstützt werden die beiden noch wesentlich von einer Keyboarderin, Maria Kannegaard. Und das ist es dann aber auch um die 2 bzw. 3 gewesen. Okay, so viel mal dazu. Das Album habe ich mit Sicherheit hier nicht zum letzten Mal gespielt. Der nächste Act ist ein Duo, Aeroplane mit dem Aeroplane Dub. We'll be right back. Ganz kurz zwischendurch, hast du schon von diesem Hammer-Album gehört? Es stammt von der Bochumer Band Rockford Cabine, heißt Italian Music und besteht aus 31 unfassbar fucking cool gespielten Instrumentals, jeweils zwischen 1 und 2 Minuten lang, Style, so ein bisschen Spaghetti-Western, Lounge, aber auch wer mit den Beastie Boys und ihren Instrumentalsachen gut kann, ist noch ein Beispiel, kommt hier mit diesem Album fantastisch klar. Rockford Cabine, Italian Music auf Combination Records von Philipp Mayburg erschienen. Ganz kurz gleich die Infos, das ist Musik von der Neuseeland-Band The Checks aus ihrem Hunting Whales Album. Bis gleich. Infos mit Ingrid Zimmer um 0 Uhr. 15-Jähriger in Grevenbruch steht unter Mordverdacht. Putin-Partei gewinnt Parlamentswahl in Russland. Und das Wetter, Morgenschauer und Gewitter. Die Polizei in Neuss hat einen 15-Jährigen festgenommen, der ein gleichaltriges Mädchen erstochen haben soll. Nach Angaben der Polizei war das Mädchen heute Abend an mehreren Stichverletzungen gestorben. Wie erste Ermittlungen ergeben haben, waren die beiden 15-Jährigen zusammen in der Wohnung des Jungen in Grevenbruch. Dort wurde die Verletzte später gefunden und konnte auch von Notärzten nicht mehr gerettet werden. In Russland hat die Partei von Präsident Putin die Parlamentswahl gewonnen. Offiziellen Hochrechnungen zufolge hat die Partei geeintes Russland einen nicht einholbaren Vorsprung. Die beiden pro-westlichen Oppositionsparteien liegen aussichtslos zurück. Aus Moskau berichtet Esther Hartbrich. Nach dem bisherigen Stand der Auszählung entfielen mehr als 63% der Stimmen auf die Kreml-Partei geeintes Russland. Die Parlamentswahl war zu einem Referendum für den Spitzenkandidaten der Partei, Präsident Wladimir Putin, erklärt worden. Der war vor knapp 4 Jahren mit über 70% zum Präsidenten wiedergewählt worden. Auf mindestens ein ähnliches Ergebnis hatte die Partei gehofft. Die oppositionelle kommunistische Partei, die auf über 11% der Stimmen kommen kann und damit voraussichtlich zweitstärkste Kraft wird, will die Wahl wegen zahlreicher Wahlrechtsverletzungen anfechten. In der Ukraine hat es wieder ein Grubenunglück gegeben. Dabei kamen mindestens 4 Menschen ums Leben. Die Explosion ereignete sich in der Schachtanlage in Donetsk, wo es in den vergangenen 2 Wochen bereits andere Grubenunglücke gab. Weltweit gehören die ukrainischen Kohleminen zu den gefährlichsten überhaupt. Im ersten Halbjahr 2007 starben mehr als 250 Menschen. Hauptursachen für die Unfälle sind meistens die veraltete Technik und Verstöße gegen die Sicherheitsregeln. In der Fußball-Bundesliga hat der MSV Duisburg im Abstiegskampf 3 Punkte geholt. Die Mannschaft von Trainer Bommer besiegte den 1. FC Nürnberg mit 1:0, bleibt aber trotzdem auf einem Abstiegsplatz. Das könnte sich laut Bommer bald ändern, wenn alle hinter der Mannschaft stehen. Ja, was mir ein bisschen wehgetan hat, dass wir direkt, wie wir rausgekommen sind, auch nicht ganz nett empfangen worden sind von unseren Fans. Das war eigentlich schade. Wenn jemand auf dem Boden liegt, dann noch drauf zu treten, ist für mich immer eine gefährliche Situation. Es geht einfach nur mit unseren Fans, die dann nach der 70. Minute gekommen sind. Im zweiten Spiel des Tages hat sich Bayern München die Tabellenspitze durch einen 1:0-Sieg bei Arminia Bielefeld zurückgeholt. 1 live. Sektorwetter. Der Wind weht die ganze Nacht heftig und es gibt immer wieder Schauer. Morgen kommen noch Gewitter dazu. Kamen und Bielefeld bekommen höchstens 7 Grad, Monheim 9. Dienstag kurz dann mal ein bisschen freundlicher. Stauschau. Die A1 Dortmund Richtung Köln ist zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen nach einem Unfall gesperrt. Da ist ein LKW umgekippt, zurzeit 2 Kilometer Stau. Unser Tipp: weicht ab Burscheid über die U46 und die U80 aus. Und die A1 an einer anderen Stelle, Trier-Euskirchen, ist zwischen Blankenheim und Nettersheim in beiden Richtungen wegen Bergungsarbeiten bis morgen früh um 6 gesperrt. Da ist auch ein LKW umgekippt, der hatte Lebensmittel geladen und die liegen jetzt da überall rum. Oh, sorry. Eins live. 4. Kann ja eine heitere Woche werden. Die erste Amtshandlung und schon der falsche Regler. Das kann ja heiter werden. Ich möchte hier weitermachen mit einem Thema, das ich letzte Woche schon mal kurz angeschnitten habe. Ein isländisches Label. Der besseren Verständlichkeit halber, ich spreche es einfach mal Deutsch, auf 12, also Ziffer 12 und dann Tonar, so wie ich es spreche. Auf diesem Label befinden sich weitgehend isländische Künstler, die aber für ihre Aufnahmen auch schon mal in die USA gehen, nach New York, sich natürlich auch internationale Gäste holen, wie das bei Skúli Sverrisson, um den es jetzt gehen soll, unter anderem die Sängerin Laurie Anderson ist. Das Album von Skúli Sverrisson ist ein wunderschönes, sehr üppiges Album, sehr atmosphärisch auch. Das liegt nicht zuletzt an ihm, der Gitarre, Bass, Dobro und Orgel spielt und an vielen seiner Gäste. Seria, so heißt das Album, aus dem ich hier mal einen Titel spiele, der die Älteren unter euch vielleicht so von Weitem an Dorothy Cullum erinnern wird, einen Artist, der mal auf dem 4AD-Label wunderschöne Platten gemacht hat. Hier ist Skúli Sverrisson mit 19 Centuries und danach kommt das australische Duo Sun. Thank you. Ganz kurz, du bist hier bei 1 Live 4. Ich möchte den Dingen, besser gesagt den Tracks hier im Moment, so ein bisschen ihren Lauf lassen. Wir hören hier Musik aus der Dubstep-Compilation Space and Time, davor Dominik Eulberg. Genauere Angaben mache ich gleich noch. Diesen Titel habe ich bereits in der letzten Woche gespielt. Ein wunderschöner, atmosphärischer Nachtdrifter. Er stammt von Scuba. Heißt aber nicht, wie zuletzt angekündigt, hier Outmost, sondern Beta. Befindet sich aber auf der Outmost Maxi. Allerdings ist es die Flipseite. Scuba ist Peter Rose und als solcher auch Kopf des Hot Flush Labels, auf dem eine Menge renommierter Leute regelmäßig ihre Tracks veröffentlichen. Marlow Vessin. Space and Time, also Raum und Zeit, heißt eine Compilation des Hot Flush Labels, aus der ich eben Musik gespielt habe. Die ist absolut empfehlenswert für Leute, die gerne nachts, sagen wir mal, wirklich atmosphärische, relaxed, chillige Tunes hören möchten. Das sind sehr schön weitschweifig geschnittene Tunes, wie der eben gehörte von Vessin. Wishful Thinking. Space and Time, so heißt die Compilation. Peter Rose alias Kuba ist da verantwortlich. Davor haben wir Dominik Eulberg gehört. Es gab in diesem Jahr von Wiley dieses schöne Album Playtime is Over. Das gilt im Grunde auch für Dominik Eulberg. Das Zeit des Rumspielens ist vorbei. Das hier ist ein echtes, anspruchsvolles Listening-Album, das mit Club zwar zu tun hat, aber den Club sicherlich nicht, sagen wir mal, als absolute Priorität gesehen hat. Bionic heißt das Album vom Dominik, aus dem ich eben Musik gespielt habe. Und ich will auch noch mal einen Schritt weiter zurückgehen. Da hatten wir ein wunderschön, leicht psychedelisch verbrämtes Gitarrenstück von der australischen Band Sun. Wenn ich Band sage, muss ich gleich wieder revidieren. Es sind nur zwei Leute. I'll Be The Same ist ein klasse Album, wo die so richtig schön laid back und mit einigen bewusst schief reingehauenen Zwischentönen so eine fast schon trance-artige Atmosphäre zu leisten imstande sind. Ganz toll. Sun auf dem Staubgold-Label aus Berlin mittlerweile, da sitzen die gelandet mit I'll Be The Same, das Album, aus dem ich eben Musik gespielt habe. Jetzt habe ich so viel geredet, aber irgendwann muss man das ja auch mal hier so ein bisschen sagen. Dass vielleicht der zuletzt gehörte Track in Vergessenheit geraten ist. Der hat so eine schöne Koketterie, so eine Anspielung. Die ganze letzte Woche habe ich mich in der Rückfahrt von der Sendung damit beschäftigt, habe gedacht, Mensch, woher kennst du dieses Thema? So eine melodische Eintonfolge, die wir eben gehört haben, tam, tam, tam, tam, die bis runter in den Keller geht, über zwei Oktaven mindestens. Und ich kannte die und kenne die und habe mich gemartert, woher? Und dann bin ich wieder einmal auf ein Drum and Bass Classic gestoßen, in dem die nämlich auch vorkommt. Ich spiele den hier einfach mal. Also Vorhang auf für Adam F. Tick, tick, tick, tick, tick. Tick, tick, tick, tick, tick, tick.

Wir haben eben Adam F. gehört mit seinem Klassiker Circles. Hier im Hintergrund, das ist Isabel Antena, die ich vor Monaten hier schon mal gespielt habe, wieder eben mit dem Hinweis, dass sie in den 80er Jahren großartige Platten gemacht hat. Einige ihrer Stücke jetzt im Remix, unter anderem Camino del Sol auf dem Album Versions Speciales Camino del Sol. Dieser Remix hier stammt von Todd Terrio und wenn man ihn so hört, zumindest geht es mir so, komme ich immer in Versuchung, Love Will Tear Us Apart zu singen, die Catchzeile des großen Hits von Joy Division. Ich erwähne das unter anderem auch deshalb, weil die Berliner Company Monitor Pop mir eine ganz interessante Mail hat zukommen lassen, mit einigen Bildern angehängt. Es geht um ein Fotobuch der Hamburger Fotografin Katja Ruge, das Ende dieser Woche am Freitag, am 7. Dezember, offiziell erscheinen wird. Katja Ruge, die Fotografin, porträtiert in diesem Fotobuch über 23 Orte, die Joy Division und ihr 1980 verstorbener Sänger Ian Curtis beschritten haben. Aber sie porträtiert nicht nur die Orte, sondern sie kommt auch mit handgeschriebenen Texten und Fotos von Wegbegleitern und Fans von Joy Division. Und mit dabei im Foto wie auch mit handgeschriebenen Texten sind unter anderem Tony Wilson, der in diesem Jahr verstorbene alte Kopf des Labels Factory Records, durch das Joy Division ja nicht zuletzt groß geworden sind, Marky Smith aus Manchester, Jarvis Cocker, Karl Bartos von Kraftwerk, Maximo Park, Johnny Marr, Block Party, Rapture. Viele, viele hat sie befragt, getroffen, fotografiert und sie schreiben lassen. Das Buch von Katja Ruge, Ende der Woche wird es erscheinen, ist vielleicht auch ein guter Geschenktipp, heißt Fotoreportage 23, Untertitel In Search of Ian Curtis. Für mich soll das ein Grund sein, ich hatte Joy Division zuletzt mal gespielt, etwas anderes aus jener Zeit mal zu spielen, was mit Factory damals verbandelt war. Eine Band, die sich in Holland gründete, 81, dann meines Wissens als Quartett rüberging nach Manchester, ein Jahr später, 82, einige sehr veritable 12 Inches produzierte, die sehr Dancefloor-orientiert waren mit Reggae, Latin, Disco-Touch und die durchaus als Blaupause für das gelten können, was heute als, was weiß ich, New Electro, Disco, Wave, New Rave durch die Landschaft geistert. Die Rede ist von Quando Quango, die im Übrigen von New Order, der Nachfolgeband von Joy Division, produktionstechnisch bei ihren Aufnahmen auch begleitet worden sind. Ich will sie hier spielen mit einem alten Titel. Hier ist von Quando Quango Love Tempo. Time. Come on girl, please be mine. Body motion caught in time. Come on girl, make up your mind. Body motion caught in time. Come on girl, please be mine. Body motion caught in time. Come on girl, make up your mind. In love tempo. We'll be right back. caught in time. Come on, girl, please be mine. Body motion caught in time. Come on, girl, make up your mind. Body motion caught in time. Come on, girl, please be mine. Body motion caught in time. Come on, girl, make up your mind. In low tempo. Skips a beat. Rund 25 Jahre hat der Titel auf dem Buckel, hört man ihm nicht an. Quando Quango mit Love Tempo und das eben erwähnte Buch, ich sage das gerne noch einmal, die mir mitgelieferten Bilder sind echt fantastisch. Katja Ruge, Fotoreportage 23 In Search of Ian Curtis. Am Freitag, 7. Dezember soll das offiziell erscheinen, dieses Buch. Dass Präzision und Flow die Reimkünste eines Rappers erscheinen lassen wie ein Schwert. Das ist ein gängiges Bild, ein Sprachbild in der Rapmusik, das natürlich niemand so nachhaltig besetzt hat wie der New Yorker Wu-Tang Clan. Denn Wu-Tang heißt meines Wissens so viel wie schwertartiges Wortgefecht. Nach 6 Jahren Pause erscheint das neue Album 8 Diagrams, so heißt es, also 8 Diagramme. Ich habe es flüchtig hören können heute und will mir noch keine endgültige Meinung dazu bilden. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr positiv. Spontan habe ich auch sowas gefunden wie den absoluten Lieblingstrack. Den möchte ich spielen. Er ist wunderbar produziert, kommt so ein bisschen gespenstisch daher. Ist der zweite Titel des Albums, heißt Take It Back. Hier ist der Wu-Tang Clan. Ich schaue mal kurz auf die Uhr und ich glaube auch, Das ist dann schon der letzte Track für die heutige Show hier. Deshalb erlaubt, dass ich ganz kurz noch anschließe, mich bedanke. Vielen Dank also bei dir und euch. Dir und euch auch alles Gute wünsche für die Woche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Hier ist der Wu-Tang Clan. Welcome to the fish fry where niggas get burnt to a crisp. Jump out the pot, yeah, yo, I got this. Long armor, construction's on, I'm pro-drama. Catch me in the wildest beefs, I bring bombers. Bearded like Taliban's, booted my black ninjas to come through. Tuxedos on with the gold llamas, prices like emeralds. Check out the ski mask, King Tut's nephew gave it to me for 3 bags of Heron. Don Baron, sniff a bag and blow fifth out. Running up in sacks with the ill on me. Shake feds, play dead, yo, check out what Ray said. Lay on your hands, lick the brands and break bread. High energy. All my niggas akin to me. Regardless how I go down, I still get 10 a key. Beware of my enemies, y'all remember me. Nikes with the low goose on and I better be. Wowing in my headphones, red in my stones. Good ganja, if I die, fill up my headstone. With water, dough, acid, and gold classics. All my niggas who pump the spirit to jump out and grab shit. Max with the laser on a staircase caskets. Broke bub thugs in the hallway maxing. Still the 1-6 old niggas. Straight up. The nozzle aim, rip through your brain for pocket change. Fiend for the rush, hour forward and pop a vein. $1,000 corks pop, bosses get off top. Used to be a general, just lost your spot. Animal house, $2,000 to handle your mouth. Beast mode with the G-code, cancel them out. Son, I seen hell, fell into the palms of Satan's arms. Dawn that I am, made him bow in the face of God. Graveyard shipping, different day, the same thing. The name ring, then the chain swing and dames cling. Money green, worry kicks, whips and new fitteds. Advocated by the few who do live it. Bloomberg, make a nigga cock the Mossberg. Shorty ain't a shorty, he a shooter like Wahlberg. Old man told me don't be blind to deception. Only chop of affection, homie, your mind is a weapon. Relax, you got your muscle tight. Relax. First we told y'all niggas, then we showed y'all niggas, huh? We gon' take it back with this. By the time we get a show, we've been all around the globe, huh? We gon' take it back with this. Before you even had a name, you was screaming Wu-Tang. We gon' take it back with this. When we was running on the block, you was under your props. Remember, we gon' take it back with this. Let's go. Armor truck, money, Shazam Bengals. Play the throne like Julius Caesar. Gorilla mob slash killers, God, fake passports and visas. All of my goons, they be carrying spoons because won't be having massive seizures. Hot chocolate lovers, guns is pubs. Detroit bitches out of town, be dying to fuck us. This is real talk, shank lullabies. Ben Franks, we like JetBlue, we stay hella high, curl on the dumbbell L. We can't even S-P-E-L-L, MTV or TRL. Supreme novelist, we rank superior, guarding the post, down low in the checks. Got it locked in your area, ain't trying to hear ya. We like rebel niggas, powdered up, wildin' in the streets of Liberia. No matter the crime, I'm beating the case. If I'm wrong, a chair, hit a judge right in his face. Shitting shanks out, come to court dates. Mittens on shines with blood while he's that's the color of wine. Talk to me, my criminal mystique. Kick back the boss, 6,000 a week. Pay homage with the dumb beat. You're a minor threat. I see the sweat roll down your cheek and your soul is sweet. The talk is pork, get murdered in New York when I enforce the heat. And of course they ain't cheap, my advice is priceless. Bring back the life that you thought was lifeless. The way you're the gun, son, who the nicest? SK, no stun gun, smooth devices. Time crisis, I play the game, low life was in the brawl. Rip the phones out the walls and Rikers. Vipers in the infirmary rooms with slices. Shices with hate and they blood might bite ya. Fuck that bitch, your wife don't write ya. Cancel her, buy another one just like her. Pipers in the bucket, her ice tastes righteous. Today's mathematics when we build in ciphers. The baby automatic kill like Air Force strikers. I'm still Asiatic when I spill the hypeness. Dark and desecrate the command. That's right. First we told y'all niggas, then we showed y'all niggas, huh? We gon' take it.